Abschnitt 52 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ernst Schnell. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 52, Graf Gisbert von Wolf Metternich, Teil 3. Kaufmann Eduard Buchwald bestätigte auf Befragen, dass er einige Schritte unternommen habe, um eine Heirat des Grafen Metternich mit einer reichen Amerikanerin ins Werk zu setzen. Er habe vom Angeklagten einen Provisionsschein über 50.000 Mark erhalten, die fällig sein sollten, wenn eine reiche Heirat mit einer Millionärin zustande käme oder wenn er von Hause ein größeres Kapital erhielte. Von Wertheimscher Seite wurde an den Angeklagten fortwährend telefoniert. Am Heiligen Abend wurde an den Grafen telefoniert, dass er an diesem Abend unter keinen Umständen fehlen dürfe. Allgemein war man der Ansicht, dass der Graf Frau Dolly heiraten würde. Die Anklage legte dem Grafen Metternich weiter Folgendes zur Last. Im Sommer 1909 lernte der Angeklagte die in der Halbwelt unter dem Spitznamen Brillantenmieze bekannte Tänzerin Elvira Gustke, genannt Elvira Comero, kennen. Metternich trat sehr vornehm auf und warf mit dem Geld ziemlich umher. Schon nach dreitägiger Bekanntschaft erzählte er der Gustke, er müsse nach Baden-Baden reisen, wo seine Heirat mit einer reichen Amerikanerin perfekt werden würde, und bat sie, ihm 1.000 Mark zu borgen. Die Gustke ging auch darauf ein und erhielt von Metternich einen Wechsel über 1.200 Mark, den er bereits fertig geschrieben aus der Tasche zog. 2 Tage später erhielt die Gustke von Metternich aus Baden-Baden einen Eilbrief, in welchem er sie nochmals um 300 Mark bat. Die Gustke ließ jedoch nichts mehr von sich hören und gab den Wechsel dem Juwelier Stöß in Zahlung, bei dem sie eine größere Schuld hatte. Bei Fälligkeit wurde der Wechsel von Metternich nicht eingelöst. Später zahlte Metternich an Stöß in Raten 800 Mark zurück. Der Angeklagte hatte schon früher bestritten, von der Gustke überhaupt 1.000 Mark erhalten zu haben. Er habe der Gustke den Wechsel lediglich zum Geschenk gemacht. Der Angeklagte bestritt, sich in diesem Falle schuldig gemacht zu haben. Er habe die Gustke in Moulin Rouge kennengelernt und sei morgens gegen 4 Uhr in angeheitertem Zustande mit ihr nach ihrer Wohnung gegangen. Dort habe er ihr auf ihre Bitten als Beitrag zu einem brillanten Collier, zu dessen Erwerb auch andere Kavaliere beitrugen, einen Wechsel über 1.200 Mark geschenkt. Er habe sich nach einigem Zögern breitschlagen lassen. Er habe auch mit ihr gesprochen, dass er nach Baden-Baden fahren wolle, um sich dort mit einer Amerikanerin zu verloben. Er habe auch mit einer anderen Dame eine kleine Wette abgeschlossen, dass er sich bald verloben würde. Auf seine Bemerkung, dass es in Baden-Baden sehr teuer sei, habe sich die Gustke bereit erklärt, ihm im Bedürfnisfalle 300 oder 500 Mark zu schicken. Er habe dann auch aus Baden-Baden geschrieben und um 500 Mark gebeten. Hierbei habe er allerdings fälschlich gesagt, die Braut ist da. Doch habe er das nicht zur Täuschung der Zeugin getan, sondern mit Rücksicht auf die kleine Wette, die er abgeschlossen hatte. In dem Brief, der alsdann zur Verlesung gelangte, hieß es: Die Braut ist gestern angekommen. Sie ist reizend. Es wird bestimmt etwas. Hurra! Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Das wird ein fideler Abend werden. Fräulein Elvira Gustke, eine fein gekleidete, sehr hübsche junge Dame, bekundete darauf als Zeugin: Ich habe dem Angeklagten, der seinerzeit ein eigenes Automobil hatte und sehr viel Geld in den Nachtlokalen ausgab, ein Darlehen von 1.000 Mark gegeben. Ich hatte kein Bedenken, dass ich das Geld wiedererhalten werde, ich hatte nur Bedenken, dass es überhaupt ein Graf Metternich war. Als ich dann aber aus Baden-Baden den Brief erhielt und dem Grafen nochmal 300 Mark pumpen sollte, verhielt ich mich ablehnend, da Metternich allem Anschein nach bei mir eine Pumpstation anlegen zu können glaubte. Metternich lauerte mir dann auf der Straße auf und machte mir beinahe auf der Straße eine Szene. Ich habe Metternich dann noch wiederholt in Nachtlokalen gesehen, wie er einen 1.000-Mark-Schein wechselte. Zu den Freunden des Grafen gehörte auch ein Herr von Rauch, der ein ganzes Paket Blankowechsel des Grafen bei sich trug. Als ich diesen auf den zweifelhaften Wert der Wechsel hinwies, schrie von Rauch: Mein Freund Gisbert ist mir sicher. Vorsitzender: Graf Metternich behauptet jetzt, er hätte nie einen Pfennig von Ihnen erhalten, sondern Ihnen den Wechsel zum Geschenk gemacht. Zeugin in großer Entrüstung: Das ist nicht wahr. Graf Metternich hat mir sogar drohen lassen, mich wegen Wuchers anzuzeigen, weil ich 200 Mark Zinsen genommen hatte. Das ist gar nicht meine Profession. Heiterkeit. Angeklagte. Die Zeugin sagt dir die Unwahrheit. Ich habe ihr den Wechsel geschenkt. Dies hat sie auch im Moulin Rouge mehreren anderen Mädchen erzählt. Zeugin. Tatsächlich ist mir von dem Rechtsanwalt Alfred Ballin gesagt worden, dass der Graf mich wegen Wuchers anzeigen wolle. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Hat die Zeugin nicht anderen Mädchen gesagt, sie habe das Geld von Metternich geschenkt bekommen? Zeugin. Nein, ich habe meines Wissens nur einer einzigen Dame etwas von dem Grafen Metternich gesagt. Ob ich dabei läufig das Wort geschenkt gebraucht habe, weiß ich nicht. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Haben Sie nicht damit geprahlt, welch horrendes Honorar Sie vom Grafen Metternich erhalten haben? Haben Sie nicht von 12 blauen Lappen gesprochen? Staatsanwaltschaftsrat Porzelt. Haben Sie den Angeklagten manchmal gemahnt? Zeugin. Oh, gewiss, sehr oft. Es hat bei solchen Mahnungen nicht an entsprechenden Titulaturen von seiner und auch von meiner Seite gefehlt. Ich habe auch in Gegenwart dritter Personen gemahnt. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Was waren das für Leute? Zeugin. Teils Heiratsvermittler, teils Geschäftsleute und dergleichen. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Wieso wussten Sie denn, dass der Graf von Heiratsvermittlern begleitet war? Zeugin. Ich habe Sie so taxiert. Heiterkeit. Ich weiß es positiv, dass der Angeklagte mit Heiratsvermittlern gearbeitet hat. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Können Sie welche nennen? Das sind doch lauter Redensarten. Zeugin. Wenn Sie mir einfallen, werde ich Sie nennen. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Es wäre gut, wenn es Ihnen einfiele, denn Sie stehen unter dem Eide. Zeugin. Was hat das für einen Zweck, Namen zu nennen? Ich habe doch an anderes und Wichtigeres zu denken, als an den Grafen Metternich. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Wir wollen eben Ihre Glaubwürdigkeit prüfen. Zeugin. Das kann ich allein. Heiterkeit. Auf weitere Fragen und Vorhaltungen des Rechtsanwalts Dr. Alsberg antwortete die Zeugin, sie sei zur Zeit des vorigen Termins aus Russland, wo sie ein Engagement gehabt, nach Berlin gekommen und habe nun wenige Tage sich in Berlin aufgehalten. Der Angeklagte hatte ihr vor Hingabe der 1000 Mark gesagt, er beziehe 2000 Mark monatlich. Auf eine weitere Frage erklärte die Zeugin, sie habe auch in einzelnen anderen Fällen an Kavaliere Geld gegen Wechsel gegeben. Sie wisse auch, dass der Angeklagte manchmal 1000 Mark Scheine gewechselt habe. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Der Angeklagte hat schon vor dem Untersuchungsrichter bei der Gegenüberstellung der Zeugin mit aller Entschiedenheit erklärt, dass sie das nicht beschwören könne, sonst würde sie einen Meineid leisten. Wenn der Angeklagte 2000 Mark bezöge, dann hätte die Zeugin sich sagen können, dass der Angeklagte nicht auf riesigem großen Fuße hätte leben können. Zeugin. Das geht mich doch gar nichts an. Es gibt ja Leute, die viel weniger haben und doch sehr großartig leben. Auf ferneres Befragen bekundete die Zeugin, dass sie im Alter von 17 Jahren nach Berlin gekommen sei. Vorher sei sie 3 Jahre Soubrette in Varietés gewesen und allmonatlich an einem anderen Orte aufgetreten. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Wie lange ist es her, dass Sie vom Varieté fort sind? Zeugin. Einige Jahre. Dann war ich nicht mehr beschäftigt. Ich war krank, machte Reisen und hatte anderwärts zu tun. Rechtsanwalt Dr. Jaffe beantragte, über die Vergangenheit der Zeugin Auskünfte einzuziehen. Juwelier Stöß. Er habe der Gustke ein Brillanthalsband für 10.000 Mark geliefert. Bei Bestellung wurden 1.000 Mark gezahlt, bei Lieferung sollten 2.000 Mark gezahlt werden und die Zeugin zahlte aber nur 1.000 Mark und brachte nach einigen Tagen den Wechsel des Grafen Metternich. Zeuge Amtsgerichtsrat Graf von der Schulenburg bekundete darauf als Zeuge, er habe den Angeklagten auf dem Tennisplatz kennengelernt. Graf Metternich habe ihm viel von seiner Heirat mit Dolly Landsberger erzählt. Er, Zeuge, hatte die feste Überzeugung gewonnen, dass es mit dieser Sache ernst war. Er habe dem Grafen 6.000 Mark geliehen, er fühle sich aber nicht geschädigt. Auf Befragen des Verteidigers Rechtsanwalts Dr. Alsberg bekundete der Zeuge, er habe mit dem Angeklagten wiederholt darüber gesprochen, dass es ihm angesichts seines klangvollen Namens ein leichtes sein würde, eine reiche Heirat zu machen. Er habe das Verhalten des Angeklagten nicht als betrügerisch angesehen. Es komme ja häufig vor, dass sich Leute mit solchen Namen durch eine reiche Heirat arrangieren und vorher zu Repräsentationszwecken große Ausgaben machen. Pensionsinhaberin Frau Uhrmann. Der Angeklagte habe ein volles Jahr bei ihr gewohnt. Er zahlte monatlich einschließlich voller Beköstigung 120 Mark. Sie habe dem Angeklagten außerdem viel Geld geliehen. 1500 Mark habe sie zurückerhalten. 12 bis 1500 Mark sei ihr der Angeklagte noch schuldig. Sie habe dem Angeklagten den Kredit gewährt im Hinblick auf seinen Namen und weil er ihr sagte, er werde von Hause einmal eine 250.000 erhalten. Auch hoffe er, reich zu heiraten. Der Angeklagte habe ihr auch einen Brief eines Heiratsvermittlers aus Paris gezeigt, der ihn veranlasst habe, nach Baden-Baden zu reisen. Zu dieser Reise habe sie dem Angeklagten 800 Mark geliehen. Sie sei nicht betrogen worden. Sie habe dem Angeklagten den Kredit gewährt, weil sie überzeugt war, dass er eine reiche Heirat machen werde. Der Angeklagte habe keineswegs ausschweifend, sondern einfach bürgerlich gelebt. Angeklagter: Ein Agent Cohn habe ihm einmal nahegelegt, zur Erlangung eines größeren Kredits eine feinere Wohnung zu nehmen und diese mit Leihmöbeln auszustatten. Er habe aber erwidert, er lasse sich darauf nicht ein, denn das wäre Betrug. Es folgte die Erörterung einiger Fälle, in denen Personen durch Diskontierung von Wechseln, auf denen der Name Graf Metternich stand, geschädigt sein sollten. In dem einen Falle erklärte ein Zeuge, dass er diesen Wechsel diskontiert hatte, dass er sich nicht geschädigt fühle, sondern erst von der Staatsanwaltschaft zur Auskunft über die Angelegenheit vorgeladen worden sei. Den fraglichen Wechsel hatte Graf Metternich einer ihm bekannten Dame gegeben, um ihr pekuniär behilflich zu sein. Staatsanwaltschaftsrat Porzelt hielt eine Schädigung doch für vorliegend. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Wenn der Staatsanwalt in diesem und in anderen Fällen einen solchen Standpunkt vertritt, dann würde ich beantragen müssen, einen Sachverständigen für Wechselverkehr zu laden, der die Ansicht des Staatsanwalts sofort als irrig nachweisen würde. Staatsanwaltschaftsrat Porzelt: Ich beantrage, den Antrag als ungehörig abzulehnen. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Das gibt es nach der Strafprozessordnung nicht. Am dritten Verhandlungstage nahm das Wort Staatsanwaltschaftsrat Porzelt: In dem Ablehnungsantrag des Angeklagten wird unter anderem gesagt, es sei aktenkundig, dass der Untersuchungsrichter durch eine Verfügung des Justizministers gehindert worden sei, seine Absicht, die Voruntersuchung zu schließen, auszuführen. Ich war nicht Dezernent in der Sache Stallmann, ich habe hier die Akten Stallmann und stelle sie zur Verfügung. Es findet sich keine einzige Verfügung des Justizministers in den Akten, die irgendeine Anweisung in Bezug auf das Verfahren gegen den Angeklagten enthält. Dem Justizminister war die Lage des Verfahrens nicht bekannt. Verfassungsmäßig hatte er sich mit der Sache Stallmann alias Korfkönig nur insoweit befasst, als es sich um die Auslieferung des Stallmann handelte. Sämtliche in den Akten befindliche Schreiben des Justizministers befassen sich nur mit dieser Auslieferung. Von irgendeiner anderen Anweisung an den Landgerichtspräsidenten ist keine Rede. Ich bitte zu veranlassen, dass die Verteidiger aus den Akten eine solche Verfügung, die darin enthalten sein soll, zeigen. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Der Herr Untersuchungsrichter, Landrichter Dr. Dreist, dessen Vorladung ich beantrage, wird bestätigen müssen, dass er selbst dem Angeklagten die Verfügung des Justizministers an den Landgerichtspräsidenten vorgelesen hat. Der Untersuchungsrichter hatte dem Angeklagten erklärt, sobald er authentische Nachricht darüber erhalte, dass tatsächlich Stallmann nicht ausgeliefert werde, werde er sofort die Voruntersuchung schließen. Dies ist nun geschehen, die Voruntersuchung aber infolge der Anweisung des Justizministers nicht geschlossen worden. In der Anweisung steht: Ich ersuche den Untersuchungsrichter anzuweisen, eine Reihe näher bezeichneter Telegramme zu erlassen, damit Stallmann festgenommen werden könne, man vermutet, dass er in Batavia oder Ceylon weile. Nun weiß doch jeder, welche Arbeit derartige Tätigkeit erfordert. Wir bleiben dabei, dass der Justizminister solche Anweisungen nicht geben darf, denn der Untersuchungsrichter muss in seinen Entschließungen und Maßnahmen vollständig frei sein. Da dadurch eine dem Angeklagten höchst empfindliche Verzögerung eingetreten ist, so ist unsere Behauptung richtig. Ich mache nochmals darauf aufmerksam, dass der Untersuchungsrichter selbst die Anweisung vorgelesen und ihm gewissermaßen bedauernd ausgedrückt worden ist, unter diesen Umständen kann die Voruntersuchung noch nicht geschlossen werden. Ferner habe ich noch Folgendes vorzutragen. Es wird von dem Staatsanwalt fortwährend behauptet, dass der Angeklagte ein Lügner sei. Nun ist schon gestern die Behauptung des Angeklagten erörtert worden, ob bei dem deutschen Botschafter in London, dem Onkel des Angeklagten, angefragt worden ist, bevor die Verhaftung erfolgte. Staatsanwaltschaftsrat Porzelt: Ich bestreite das entschieden. Es befindet sich eine derartige Anweisung nicht in den Akten. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Zum Beweise der Glaubwürdigkeit des Angeklagten beantragen wir, die Stallmann-Akten vorzulegen. Es wird sich daraus ergeben, dass tatsächlich eine derartige Äußerung vorhanden ist. Der deutsche Botschafter in London sei angefragt worden, ob er eingreifen oder intervenieren wolle. Darauf habe er erklärt, dass er dies nicht tun wolle, dem Verfahren solle freier Lauf gelassen werden. Er bitte nur, dafür zu sorgen, dass sein Name nicht unnütz in die Öffentlichkeit gezogen werde. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Der Staatsanwalt stellt es als ungeheuerlich dar, dass sich der Angeklagte durch die Anweisung beschwert fühlt. Die Anweisung des Justizministers verstößt gegen § 188 der Strafprozessordnung. Dieser Paragraph statuiert einen Schutz des Angeklagten dahingehend, dass die Voruntersuchung nicht weiter ausgedehnt werden dürfe, als erforderlich sei, um eine Entscheidung darüber zu begründen, ob das Hauptverfahren zu eröffnen oder der Angeschuldigte außer Verfolgung zu setzen sei. Damit ist es völlig unvereinbar, dass man die Voruntersuchung gegen einen Angeklagten mit der Begründung nicht schließt, man müsse erst noch einen weiteren Angeschuldigten zur Haft bringen, von dem man zugibt, dass man ihn bis jetzt noch nicht hat und vielleicht nie bekommen wird. Der Untersuchungsrichter gibt selber zu, dass das, was an Belastungsmaterial gegen den Angeklagten Grafen Metternich zu beschaffen war, seit langem vollständig zur Stelle war. Deshalb durfte er nicht an der Schließung der Voruntersuchung gehindert werden. Da der Angeklagte sich in diesem Punkt durch einen Eingriff des Justizministers beschwert fühlt, so hat er die Befürchtung ausgesprochen, dass derartige weitere Eingriffe auch in diesem jetzigen Verfahren erfolgt sein könnten. Vorsitzender: Wird denn behauptet, dass in der Anweisung steht, es sollen noch die und die Schritte in der Stallmann-Sache betreffend dessen Eingreifen getan werden? Oder wird behauptet, es ist die Anweisung an den Untersuchungsrichter ergangen, die Untersuchung nicht zu schließen? Staatsanwaltschaftsrat Porzelt: So war es behauptet worden. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Wenn Anweisungen zur Festnahme des auf dem Meere schwimmenden Stallmann gegeben werden, so muss der Untersuchungsrichter selbstverständlich annehmen, dass er noch alles Mögliche veranlassen soll, um Korf König zur Stelle zu schaffen. Im Effekt ist das also eine Verhinderung des Abschlusses der Voruntersuchung. Staatsanwaltschaftsrat Porzelt: Das Auslieferungsverfahren liegt in den Händen des Untersuchungsrichters und nicht des Staatsanwalts. Das Schreiben des Justizministers vom 22. September geht doch nur dahin, in Batavia die Festnahme zu beantragen und alle sonst erforderlichen Schritte zu tun. Wie darin eine gesetzwidrige Einwirkung auf den Untersuchungsrichter liegen soll, dafür fehlt mir jedes Verständnis. Da Korf König einer der gefährlichsten Hochstapler ist, hat die hiesige Justiz das dringendste Interesse, dass er ausgeliefert wird. Ich will aber dem Angeklagten in einem Falle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Die Behauptungen, dass seitens der Staatsanwaltschaft bei dem Botschafter in London angefragt sei, ob er intervenieren wolle, ist ganz absurd. Ich habe bei dem ersten Staatsanwalt Dr. Kretschmar und beim Oberstaatsanwalt Dr. Preuß angefragt, ob irgendein Schreiben dieser Art an den Botschafter ergangen ist, und habe eine vollständig verneinende Antwort erhalten. Der Angeklagte ist aber vielleicht durch Folgendes zu einem Irrtum veranlasst worden. Bei dem kaiserlich-königlichen Generalkonsulat in London war von Wien angefragt worden, welcher Reichsangehörigkeit der Angeklagte sei. Es sind in London Ermittlungen angestellt worden. Man hat sich an die deutsche Botschaft gewendet, ob der Botschafter die Schulden seines Neffen bezahlen wolle, und in diesem Zusammenhange ist dann die Bemerkung gelegentlich gemacht worden, dass der Botschafter nicht für seinen Neffen eintreten, sondern im Verfahren seinen Lauf lassen wolle. Es ist gar keine Rede davon, dass hier von amtlicher Seite eine Anfrage an den deutschen Botschafter gerichtet worden ist. Frau Risch hatte sich allerdings an den Botschafter gewendet. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Ich bleibe dabei, dass die Art und Weise, wie hier die Anweisung des Justizministers ergangen, nicht gesetzlich ist, und erkläre, im Interesse einer richtigen Aufklärung dieser Sache würde ich eventuell auf das Zeugnis des deutschen Botschafters in London, Grafen Metternich, Bezug nehmen. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Die ganze angebliche Anfrage nach der Reichsangehörigkeit des Angeklagten wäre völlig widersinnig. Man stellt doch nicht im Auslande fest, ob jemand deutscher Reichsangehöriger ist. Angeklagte: Ich war damals in Berlin polizeilich gemeldet, befand mich aber in Österreich auf Reisen. Außerdem war es doch eigentlich sehr naheliegend, dass ich deutscher Reichsangehöriger sei. Wenn der Bruder meines Vaters deutscher Botschafter in London ist, so kann ich doch schlechterdings nicht Franzose oder Chinese sein. Ich vermute deshalb mit Recht, dass hinter dieser Anfrage ganz etwas anderes steckt. Ich behaupte, dass man erst bei meinem Onkel anfragte, ob und was gegen mich unternommen werden solle. Ich stelle deshalb den Antrag, meinen Onkel, den deutschen Botschafter in London und ferner auch noch den Kriminalkommissar von Manteuffel zu laden, der seinerzeit die polizeilichen Feststellungen getroffen hat. Staatsanwaltschaftsrat Porzelt: Ich bitte, diesen Antrag abzulehnen, da er für die Entscheidung in dieser Sache ohne jede Bedeutung ist und überhaupt nicht zur Sache gehört. Dieser Antrag steht auf derselben Höhe wie die übrigen Anträge des Angeklagten. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Es ist doch eigentümlich, dass der Herr Staatsanwalt jetzt plötzlich sagte, gehört nicht zur Sache. Gerade der Herr Staatsanwalt hat heute Morgen damit angefangen und hat nochmals auf die in dem Ablehnungsantrag enthaltenen Dinge zurückgegriffen. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Der Herr Staatsanwalt hat soeben gesagt, der Antrag steht auf derselben Höhe wie die übrigen Anträge des Angeklagten. Ich muss mir diese Kritik des Staatsanwalts ganz energisch verbitten. Der Gerichtshof beschloss, die Anträge der Verteidigung abzulehnen. Die Ladung des Botschafters werde abgelehnt, weil aus der Anweisung des Justizministers vom 22. September in keiner Weise hervorgeht, dass der Justizminister auf den Untersuchungsrichter eingewirkt habe. Die Ladung des Kriminalkommissars von Manteuffel werde abgelehnt, weil als wahr unterstellt werde, dass der Angeklagte in gutem Glauben gewesen, die in dem Beweisantrag erwähnte Anfrage sei erfolgt. Kaufmann Geibler beurkundete darauf als Zeuge, ich habe sehr viel geschäftlich und auch gesellschaftlich im Hause Wolf Wertheim verkehrt und dabei den angeklagten Grafen Metternich kennengelernt. Es ist ausgeschlossen, dass der Graf etwa wie ein Reisemarschall oder wie eine Art Bedienter von Frau Wertheim behandelt worden ist. Im Gegenteil, der Graf war völlig gleichberechtigt mit den übrigen Gästen. Ich war empört, als ich die Aussage der Frau Wertheim in der vorigen Verhandlung las. Ich halte Frau Wertheim für total krank, hysterisch oder sonst noch was. Sie hat die unglaublichsten Dinge unternommen, mich sogar des Nachts telefonisch angerufen und zu sich bestellt. Bei dieser Gelegenheit äußerte Frau Wertheim einmal, ich will, dass mein Mann zugrunde geht. Sein Geschäft soll meinetwegen auch zugrunde gehen. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Es ist bisher noch nicht recht aufgeklärt, warum die Familie Wertheim seinerzeit so auffallend plötzlich die Beziehungen zu dem Grafen Metternich abgebrochen hat. Es wird von der Verteidigung Folgendes hierzu geltend gemacht. Herr Wolf Wertheim hat die Beziehungen zu dem Grafen Metternich nur deshalb abgebrochen, weil er erkannt hat, dass es in seinen finanziellen Verhältnissen zu Ende ging. Er hat schließlich eingesehen, dass er einen vermögenden Schwiegersohn haben müsse und er sich nicht mehr den Luxus eines gräflichen Schwiegersohns leisten könne. Tatsächlich soll der Nachfolger des Grafen M. auch ein sehr vermögender Herr gewesen sein. Zum Zeugen. Ist Ihnen über diesen Punkt etwas Näheres bekannt? Vorsitzender, ich lasse diese Frage nicht zu. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Ich halte es für sehr wichtig zu erfahren, dass nicht der Angeklagte, sondern die finanziellen Verhältnisse Wolf Wertheims die eigentliche Ursache zu dem Abbruch der Beziehungen gebildet hatten. Ich frage deshalb nochmal den Zeugen, ob er hierüber etwas Näheres weiß. Vorsitzender, ich lehne diese Frage ab. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Ich beantrage einen Gerichtsbeschluss hierüber. Vorsitzender, das Gericht lehnt es ab, die Frage zuzulassen. Eine Reihe anders formulierter Fragen über denselben Punkt werden vom Gericht ebenfalls abgelehnt. Ebenso der Antrag, diese Frage bzw. die Ablehnung zu protokollieren. Es wurde alsdann wieder auf die Affäre mit der gestern vernommenen Zeugin Gustke zurückgegriffen und nochmal die Streitfrage erörtert, ob der Angeklagte der Gustke den Wechsel über 1200 Mark geschenkt oder ob diese dem Angeklagten gegen diesen Wechsel Geld geborgt hat. Es wurden zwei Besucherinnen des Moulin Rouge und des Palais de Danse vernommen. Die eine wusste nicht, ob ihr die Gustke gesagt habe, dass sie die 1200 Mark vom Grafen geschenkt bekommen habe. Die andere Zeugin war Fräulein Delors. Vor ihrer Vernehmung ersuchte Rechtsanwalt Dr. Jaffe zu veranlassen, dass während dieser Aussage die Zeugin Gustke aus dem Saal entfernt werde. Es ist durch einen zuverlässigen Ohrenzeugen festgestellt, so etwa äußerte Rechtsanwalt Dr. Jaffe, dass die Zeugin Gustke gestern nach ihrer Vernehmung beim Heraustreten aus dem Saal zu der Delors gesagt hat, ich habe meine Aussagen unter Eid gemacht, du weißt, wie du dich zu verhalten hast. Es kam zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen der Zeugin Gustke und der Zeugin Delors, wobei die Erstere nicht bestritt, diese Äußerungen getan zu haben. Der Gerichtshof lehnte den Antrag des Verteidigers ab. Zeugin Delors bekundete auf vielfache Fragen der Verteidigung und des Vorsitzenden, die Gustke habe sie eines Tages herausgerufen und in voller Freude gesagt, der Graf habe ihr 12 blaue Lappen geschenkt. Zeugin Gustke erklärte mit großem Aufwand an Worten, die Bemerkung zu der Delors war vollständig gerechtfertigt, da sie der Meinung war, sie müsse die Delors zur Bekundung der Wahrheit auffordern. Die Gustke äußerte alsdann, mehrere der Besucherinnen des Palais de Danse und auch die Zeugin Delors haben ihr erzählt, dass ein Mann dort erschienen sei, der sie ausgefragt und alles aufgeschrieben habe, während sie bei Tische gesessen und Sekt getrunken haben. Darauf habe sie den Damen gesagt, wenn ihr bei Sektgelagen sitzt und Romane schwatzt, dann könnt ihr die Suppe auslöffeln, die ihr euch aufgetan habt. Trotz vielfacher energischer Vorhaltungen der Gustke blieb die Zeugin Delors bei der Behauptung, dass die Gustke ihr gesagt habe, die 1200 Mark seien ihr geschenkt worden. Auf eine weitere Frage des Rechtsanwalts Dr. Jaffe antwortete die Zeugin Delors, Fräulein Gustke nehme es mit der Wahrheit nicht sehr genau und liebe es zu renommieren. Bei der weiteren Erörterung verschiedener Fragen kam es zu sehr heftigen Zusammenstößen zwischen der Verteidigung und dem Staatsanwaltschaftsrat Potzelt. Dieser hatte eine Äußerung über nicht ganz korrektes Vorgehen des Verteidigers Dr. Jaffe gemacht. Rechtsanwalt Dr. Jaffe mit lauter Stimme: Ich muss es mir mit aller Entscheidenheit verbitten, dass mir von irgendeiner Seite der Vorwurf eines inkorrekten Verhaltens in diesem Verfahren gemacht wird. Staatsanwaltschaftsrat Porzelt: Ich erinnere daran, dass die Gustke früher fortwährend vergeblich gesucht wurde. Sie hatte nach der ersten Verhandlung an den Verteidiger geschrieben, dass sie unter allen Umständen zum Termin erscheinen wolle. Der Verteidiger hat der Staatsanwaltschaft keine Kenntnis gegeben und das Ende vom Liede war, dass aus dem Büro des Verteidigers der Gustke mitgeteilt wurde, sie brauche nicht zu erscheinen. Rechtsanwalt Dr. Jaffe, sehr erregt: Das stimmt, Herr Staatsanwalt. Ich habe den wahren Sachverhalt schon gestern dargelegt. Ich wiederhole, ich muss es mir ganz energisch verbitten, dass hier irgendjemand es wagt zu behaupten, ich sei nicht korrekt verfahren. Der Vorsitzende ersuchte den Verteidiger, nicht in einem so lauten Ton zu reden. Rechtsanwalt Dr. Jaffe, noch energischer und im Ton höchster Empörung: Ich habe, wie gesagt, gestern deutlich klargelegt, wie die Sache sich abgespielt hat und dass während meines Urlaubs der mich vertretende Referendar der Gustke gar nichts anderes antworten konnte als, sie solle tun, was sie für richtig halte. Der Herr Staatsanwalt hat bei diesen meinen Ausführungen sehr aufgepasst, denn es wäre ein gefundenes Fressen für ihn gewesen, wenn er über uns herfallen könnte. Vorsitzender: Ich muss doch dringend bitten, nicht zu vergessen, dass wir uns hier im Gerichtssaale befinden. Gefundenes Fressen und ähnliche Ausdrücke sind doch nicht angemessen. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Dann muss aber der Staatsanwalt nicht in solcher Weise gegen uns vorgehen. Das ist auch nicht angemessen. Gestern hat er die Zeugin Gustke gefragt, ob auf sie eingewirkt worden sei, und heute kommt er mit versteckten Andeutungen über inkorrektes Verhalten. Sehr erregt. Ich erkläre zu den Vorgängen im Palais de Danse Folgendes. Die Staatsanwaltschaft hat es leicht, mit Hilfe der Kriminalpolizei Ermittlungen über Zeugen anzustellen. Der Verteidigung stehen diese Mittel nicht zur Verfügung. Frau Gräfin Metternich, die Gattin des Angeklagten, hat, was Kosten betrifft, in diesem Prozess schon stark bluten müssen. Sie hat sogar den Hof- und Gerichtsadvokaten Meier Günther, dessen Ladung das Gericht wiederholt abgelehnt hatte, auf ihre Kosten laden lassen und wollte nicht weiterhin noch für Detektivdienste an andere Personen zahlen. Nun hat mir der Angeklagte gesagt, im Palais de Danse verkehren Damen, denen die Gustke sofort erzählt hat, dass der Angeklagte ihr den Wechsel von 1200 Mark geschenkt habe. Deshalb habe ich mich mit einigen Herren in das Palais de Danse begeben. Jene Herren sprachen mit den Mädchen, um zu ermitteln, wer diejenigen seien, die in Frage kamen. Ich habe mich dann nachher auch an den Tisch begeben und mir persönlich auch die Adressen notiert. Das bekenne ich ganz offen und ich möchte denjenigen sehen, der darin irgendetwas Inkorrektes findet. Ich müsste mich ganz energisch verwahren, wenn der Staatsanwalt es wagen würde, daraus den Vorwurf der Inkorrektheit zu erheben. Staatsanwaltschaftsrat Dr. Porzel stellte fest, dass seine Bemerkungen anders gelautet habe, als der Verteidiger behaupte. Hierauf erhob sich der Angeklagte und erklärte mit lauter Stimme: Es ist vollständig richtig, was der Verteidiger gesagt hat. Und es ist eine Unwahrheit, was der Staatsanwalt sagt. Vorsitzender: Benehmen Sie sich so, wie es sich vor Gericht gebührt. Es ist bedauerlich, dass ich das einem Manne von Ihrem Stande erst noch sagen muss. Sie haben nicht das Recht, einer Behörde vorzuwerfen, dass sie die Unwahrheit spreche. Angeklagter, erregt: Ich werde hier bei jeder Gelegenheit zurückgestoßen. Man macht hier mit mir, was man will. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Was der Staatsanwalt hier behauptet, beweist nur, dass er die Akten nicht kennt. Es ist doch nicht Pflicht der Verteidigung, dafür zu sorgen, dass der Staatsanwaltschaft eine Kokotte als Belastungszeugin vorführen kann. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Der Staatsanwalt hat hier wiederholt Worte gegen die Verteidigung gebraucht, die leider nicht vom Vorsitzenden gerügt wurden. Wenn wir so etwas sagen, riskieren wir, sofort zur Ordnung gerufen zu werden. Was den Fall Gustke betrifft, so bin ich an den Vorgängen nicht beteiligt. Ich muss aber sagen, dass der Vertreter des Dr. Jaffe nach Lage der Sache durchaus korrekt vorgegangen ist. Wenn der Staatsanwalt Anträge der Verteidigung absurd nennt, so ist das ebenso unzulässig wie andere Worte, die er gebraucht hat. Staatsanwaltschaftsrat Porzelt: Ich habe nicht die Anträge der Verteidigung absurd genannt, sondern die Behauptung des Angeklagten, dass eine Anfrage an den Botschafter in London gerichtet worden sei. Rechtsanwalt Dr. Alfred Berlin bekundete, Graf Metternich sei, nachdem der Prozess wegen der Wechsel anhängig gemacht war, eines Tages zu ihm gekommen und habe gesagt, er sei von der Gustke bewuchert worden. Er habe gar nicht 1200 Mark erhalten. Graf Metternich habe in keiner Weise bestritten, dass ein Darlehen gegeben worden sei. Der Angeklagte bestritt in dieser Form den Ausdruck Wucher gebraucht zu haben. Vorsitzender: Der Ausdruck Wucher hätte doch nicht fallen können, wenn nicht von einem Geldgeschäft gesprochen worden wäre. Rechtsanwalt Dr. Berlin bekundete schließlich noch, dass Graf Metternich eines Tages zu ihm gekommen sei und unter dem Hinweis, dass er in Monte Carlo gewonnen habe, die Kostenrechnung bezahlt habe. Als der Angeklagte darum bat, dass eine Mittagspause gemacht werde, damit er nicht wie gestern kaltes Essen bekomme, kam der Vorsitzende auf eine Szene zurück, die sich gestern in der Mittagspause abgespielt hatte. Als etwas plötzlich die Verhandlung abgebrochen und die Mittagspause gemacht wurde, war das für den Angeklagten bestimmte Essen nicht gleich zur Stelle. Der Angeklagte wurde sofort furchtbar erregt und gebrauchte gegen den Gerichtsdiener Schimpfworte wie »verfluchte Bande«, »Hunde«, »Kerls«. Der Vorsitzende rügte dieses Benehmen noch nachträglich und teilte mit, dass der Gerichtsdiener Strafantrag wegen Beleidigung gestellt habe. Hierauf wurde vom Vorsitzenden ein Telegramm der Frau Wolf-Wertheim mit bezahlter Antwort verlesen, in welchem sie sich beklagt, dass Briefe, die sie früher geschrieben habe, in der Verhandlung verwertet würden. Sie lasse dringend um Vertagung des Prozesses oder um ihre kommissarische Vernehmung in dem Sanatorium Stefani zu Meran bitten. Zeugin Delor bejahte auf wiederholten energischen Vorhalt der Zeugin Gustke, dass Graf Metternich auch sie angepumpt habe. Sie habe dem Grafen 300 Mark auf Wechsel geborgt. Angeklagte: Im Moulin Rouge haben viele Mädchen gewusst, dass ich der Gustke das Geld geschenkt habe. Einige haben mir gesagt: Kleiner Metternich, das hätten wir von dir nicht geglaubt, dass du blaue Lappen verschenkst. Landwirt und Leutnant A.D. von Rittweger: Er habe auf einem Wohltätigkeitsfest den Eindruck gewonnen, dass Graf Metternich den Wertheims als Schwiegersohn außerordentlich erwünscht war. Es sei möglich, dass er selbst ihm gesagt habe, wenn sie wollen, sind sie in 6 Wochen Schwiegersohn. Der Angeklagte sei nach seinen Beobachtungen ein bisschen leichtsinnig, aber nicht unehrlich. Graf Metternich habe auf alle Leute, mit denen er verkehrte, einen sympathischen, vertrauenerweckenden Eindruck gemacht. Er habe auch bescheiden und sparsam gelebt, er sei ein großer Optimist und sehr vertrauensselig. Staatsanwaltschaftsrat Porzelt richtete an die Zeugin Frau Gräfin Metternich folgende Frage: Sie haben Ihrem Mann mitgeteilt, Sie hätten erfahren, das Gericht sei schon mit dem Urteil fertig. Dieses laute: ein Jahr Gefängnis unter Anrechnung von 6 Monaten Untersuchungshaft. Ich frage Sie, wer hat Ihnen diese Unwahrheit mitgeteilt? Zeugin Gräfin Metternich: Wenn es unbedingt nötig ist, will ich es sagen, obwohl ich nicht noch andere Personen in diese Sache hineinbringen möchte. Staatsanwalt: Wir haben ein dringendes Interesse zu erfahren, wer solch unwahre Mitteilungen in die Welt setzt. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Ich beantrage diese Frage abzulehnen, da sie zu dieser Strafsache und zur Beurteilung der etwaigen Schuld des Angeklagten nicht gehört. Wenn die Zeugin etwas erfahren hat, worüber sie Schweigen bewahren zu müssen glaubt, so kann sie die Antwort auf diese Frage ablehnen. Ich wundere mich, dass der Staatsanwalt fortwährend Fragen stellt, die nicht zur Sache gehören und nur darauf hinzielen, den Angeklagten zu schädigen. Zeugin Gräfin Metternich mit erregter, lauter Stimme: Ich sehe immer mehr ein, dass der erste Jurist Wiens recht hatte, als er sagte, mein Mann steht in Berlin nicht vor Richtern, sondern vor Scharfrichtern. Große anhaltende Bewegung. Staatsanwaltschaftsrat Porzelt: Die Zeugin hat eine grobe Ungebühr begangen. Ich beantrage gegen sie eine Ordnungsstrafe von 3 Tagen Haft. Zeugin Gräfin Metternich: Sie können die Ungeheuerlichkeiten noch weiter treiben und mich einsperren. Ich habe eine Bemerkung wiedergegeben, die eine kompetente Persönlichkeit gemacht hat, damit die Welt endlich erfährt, wie hier gegen meinen Mann vorgegangen wird. Ende von Abschnitt 52, aufgenommen von Ernst Schnell.